wenn wegen des Befehls, O Fürst, dir nun gefällt. Ich hab ihn schon dem Zeh mir zugestellt, der Nisi bis ihn all sofort zu bringen. Dem Zeh mir? Muss es dem gelingen, dir diese Nachricht zu erteilen? Muss dich darum so lang verweilen? Hier bei seinem Stolz sich nicht erkühnen, zu meinem Nachteil sich des Vorteils zu bedienen. Doch, Murza, mach dir nicht vergeblich Schmerz, die Nisibis besitzt ein groß und edel Herz.